Schneid ein Typ ins Zelt hinein, sagt nur du bist auserwählt, mit Schamanenkraft besiegt. Oh, oh, ach ja. Ja, warum ich denn gerade? Trifft nicht andere diese Gnade. Ich hab eigentlich andere Pläne, ist egal was ich erwähne, ich muss ran. Sag ich euch, erstmal schluckst du bitteres Zeug, dann hebst du ab und nicht zu knapp, imitierst, was kreucht und fleucht in weiter Flur. Was passiert dann nur? Da kommen Geister, Holde, Meister, schnippeln hier und hacken da, plötzlich wird mir alles klar, ich bin weg und wieder da und was nun? Alles meistern, selbst den Regen. Oh, oh, ehrlich gesagt, auf Umwegen. Schluss mit lustig allerseits, initiiert bin ich bereits. Und was das heißt, weiß ich nun. Es ist aus mit simplen Ruhen. Jetzt muss ich tun und tun und tun und tun und tun und tun. Und tun. Hätte man vorher sagen sollen, jetzt kann ich mich nicht mehr trollen. Ich bin jetzt drin in meiner Rolle. Egal ob ich schmolle oder lache, wie ein Drache, eh alles richtig, was ich mache. Dieses Tanzen jeden Tag, fragt mich jemand, ob ich's mag, ich bin's leid, manche Zeit dafür fast immer breit, auch nicht schlecht. Das hat auch was. Flop. Echten Flop.